Heinrich Böll, Literaturnobelpreisträger von 1972, war in den 50er und 60er Jahren einer der wichtigsten Hörspielautoren. Wie in seinen Romanen und Erzählungen trat er auch in diesem Genre nachdrücklich für eine Ästhetik des Humanen ein. Ihn erschreckte die Leistungs- und Abfallgesellschaft, die sich nach dem Krieg so rasch etablierte. Bitter stellte er im Hörspiel Klopfzeichen fest: Der Nachbar ist immer noch gesetzestreu, der Richter ist immer noch gerecht. Alles hat sich geändert und nichts hat sich geändert. Den restaurativen Bedürfnissen der Nachkriegsgesellschaft setzte er das Elementarmenschliche entgegen. Das Wohnen, die Nachbarschaft und die Heimat, das Geld und die Liebe, Religion und Mahlzeiten. Er plädierte für eine individuelle Ethik, für Freiheit und Autonomie des Einzelnen. In den beiden Hörspielen Klopfzeichen und die Sprechanlage, die Sie gleich hören werden, zeigte der ehemalige Soldat Heinrich Böll die physischen und psychischen Verwundungen durch den Zweiten Weltkrieg an zwei konkreten Schicksalen. Ein moralischer Neuanfang, so ließ sich 17 Jahre nach der Kapitulation feststellen, war nicht gelungen. Man kann in die Zeit fallen wie in ein Loch, heißt es in den Klopfzeichen. Da ist alles gegenwärtig, Vergangenheit und Zukunft. Und du weißt nicht, ob das Vergangene Gegenwart oder das Gegenwärtige Zukunft ist. Darüber hinaus zeigte der Autor, wie groß die Verständigungsschwierigkeiten zwischen Menschen geworden waren, die in der Hitlerzeit die Korrumpierbarkeit der Sprache erfahren hatten. Hören Sie nun als erstes Klopfzeichen von Heinrich Böll in einer Inszenierung von Fritz Schröder-Jahn. Manchmal erwache ich mitten in der Nacht und warte auf die Klopfzeichen. Wenn die Zeichen nicht kommen, denke ich an die Nacht, in der sie zum ersten Mal ausblieben. Es war die Nacht, in der sie Julius durch den Flur führten, um ihn im Hof zu erschießen. Ich hörte seinen Schrei. Das dumpfe Trommeln gegen die Zellentüren, unseren letzten Gruß an ihn. Julius starb ohne Priester, ohne Sakramente. Und er hatte so heftig nach den Sakramenten verlangt. Ich war Taufzeuge, als Julius im Duschraum des Zuchthauses getauft wurde. Ich deckte mit meinem Rücken den Priester. Julius wurde vom breiten Rücken eines Einbrechers gedeckt, während der Priester hastig die Worte sprach. Ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Julius lag in der Zelle rechts von meiner, der Priester in der Zelle links von meiner. Und ich musste Julius' Klopfzeichen an den Priester, die des Priesters an Julius, weitergeben. Fragen von Julius, Antworten des Priesters, Fragen des Priesters, Antworten von Julius. Es waren dieselben Antworten, dieselben Fragen, die ich heute Nachmittag wieder hörte, als die Kinder in der Pfarrkirche für die Erstkommunionfeier probten. Widersagst du dem Teufel? Ich widersage. Oft ging es halbe Stunden lang so, dann Stunden. Ich ermüdete, schlief ein, wurde erst wieder wach, wenn Julius oder der Priester besonders heftig klopften. Das ist nur meine Frau. Sie klopft den Teig. Mürbeteig für den Kuchen, den wir morgen essen werden. Das sind die Wände meiner Wohnung. Das sind die Schränke. Ich öffne sie, schließe sie wieder. Ich gehe in das Zimmer hinüber, wo unsere beiden Kinder schlafen. Wer kann dem Anblick eines schlafenden Kindes widerstehen? Wahrscheinlich träume ich. Diese Wohnung ist nicht wahr. Diese Wände sind aus Traum. Die Kinder Täuschungen. Klopft da Julius oder der Priester? Oder ist es meine Frau, die den Teig klopft? Morgen feiern wir die Erstkommunion unserer Ältesten. Julius erlebte seine Erstkommunion nicht mehr. Nächte hindurch klang das Klopfen an mein Ohr. Julius trommelte. Der Priester trommelte zurück. Das Glaubensbekenntnis, das Vaterunser. An einem der letzten Abende klopfte der Priester: Deine Sünden sind dir vergeben. Ich gab es weiter. Wunde Knöchel hatte ich. Sie schmiert mir im Revier ihre Einheitssalbe drauf. Das ist das Badezimmer. Da liegt die Seife, da die Zahnpasta. Die Zahnbürsten stehen ordentlich in ihren Gläsern. Vier sind's. Eine blaue, eine rote, eine gelbe, eine grüne. Die grüne, das ist meine. Ich bin zu Hause. Dort hängt mein Bademantel an dem Nagel, den ich vor 15 Jahren eigenhändig in die Wand schlug. Es ist derselbe Nagel, derselbe Bademantel. Nicht einmal der Spiegel an der Wand wurde während des Krieges zerstört. Dort liegt die Zelluloidente, mit der die Kinder in der Badewanne spielen. Und da das Schiff, das sie aus Zigarrenkisten gezimmert haben. In der Badewanne steht der Wein, den wir morgen trinken werden. Morgen früh wird die Eisbombe noch gebracht. Und ich darf nicht vergessen, die Ananasbüchsen zu öffnen. Meine Frau hat mich darum gebeten. Solange wir verheiratet sind, ist sie noch nie mit einem Büchsenöffner fertig geworden. Glaubst du an Gott, den allmächtigen Vater, Schöpfer des Himmels und der Erde? Ich glaube. Der Priester war rothaarig und klein. Mit seinem kahl geschorenen Schädel in der Gefängniskleidung sah er wie ein Mörder aus. Wir sahen alle wie Mörder aus. Ich hatte niemanden ermordet. Ich hatte einem Polen, der an unserem Haus vorüberkam, ein Stück Brot und ein paar Zigaretten gegeben. Das war ein Nachbar, der sich des Gesetzes entsann, das solche Handlungen verbot. Der Nachbar war ein gesetzestreuer Mann. Er ist es noch heute. Seine Anzeige brachte mir ein Jahr Gefängnis ein. Nach der Urteilsverlesung sagte der Richter: Angesichts der außergewöhnlich milden Bestrafung wird dem Angeklagten nahegelegt, auf sein Einspruchsrecht zu verzichten. Ich verzichtete auf mein Einspruchsrecht. Mehl? Dir ist der Mehltopf hingefallen. Verzeih, ich bin so nervös. Es ist eben doch viel Arbeit, auch wenn wir wenige Leute eingeladen haben. Julius wurde wegen eines halben Löffels Mehl hingerichtet. Ich kann nicht ansehen, wie Mehl verschüttet, verschwendet wird. Ich... Verzeih. Verzeih sie, du musst verstehen. Ach, Wenn ich nur den weißen Staub sehe über den Lastwagen, die das Mehl aus den Mühlen in die Bäckereien bringen, dann denke ich, dass es ein Vielfaches von dem ist, um dessen Willen Julius sterben musste. Ich konnte nichts dazu. Der Mehlstaub auf dem Gesicht des Bäckers, auf seiner Mütze, in seinen Haaren. Das Mehl, das er abends von seinem Kittel schüttelt. Es ist die gleiche Menge, für die Julius... Heute passieren musste. Ach gut, ist gut, dass es heute geschehen ist. Lass das Mehl nur liegen, ich werde es auffegen. Bist du denn mit allem fertig? Ja. Das Fleisch ist angebraten, die Kuchen sind gut geraten. Sieh mal, wie schön gelb sie sind. Rote und grüne Früchte darauf. Die Kinder schlafen schon. Es ist nicht einmal sehr spät geworden. Gerade 9. Wir werden morgen ausgeschlafen sein. Ich sollte froh sein. Sogar der Kaffee ist schon gemahlen. Kleider sind bereit und morgen kommt Hilde, die wird mir helfen. Aber du bist nicht froh. Ich sehe, wie du das Mehl betrachtest. Ich konnte nichts dafür. Du kannst es nicht vergessen. Du solltest versuchen, es zu vergessen. Schon seit einer Stunde höre ich, wie du umhergehst, murmelst. Ich habe Angst, du bist gar nicht hier. Man kann in die Zeit fallen wie in ein Loch. Da ist alles gegenwärtig, vergangen und zukünftig. Und du weißt nicht, ob das Vergangene Gegenwart oder das gegenwärtige Zukunft ist. Es ist eins. Ich sitze in der Zelle und warte auf die Klopfzeichen. Deine Knöchel sind ja ganz wund. Soll ich dir Salbe drauf tun? Ja, bitte. Ja, das ist gute Salbe. Mhm. Weißt du, was dieses Klopfzeichen bedeutete? Mehl. Wenn dieses Zeichen durchkam, war es Julius gelungen, Mehl zu besorgen. Einen halben Esslöffel voll. Aber bevor wir kommunizieren konnten, musste noch viel besorgt werden. Wein musste in die Zelle des Priesters geschmuggelt werden. Wir bekamen ihn aus dem Revier in einer Flasche, auf der Hustensaft stand. Ein Bügeleisen musste her. Es musste erhitzt werden. Mit dem erhitzten Bügeleisen buk Julius die Hostien. Sie waren nie ganz weiß. Schimmerten ein wenig bräunlich wie die Oberfläche des Bügeleisens. Sie waren so klein wie Pfennige. 20 gab's aus einem halben Löffel Mehl. Dann erst konnte der Priester in seiner Zelle die Messe feiern, konsekrieren. Und ich denke an die Messen, an denen ich nie teilgenommen habe, wie an etwas besonders Kostbares. Die, an denen du teilnehmen kannst, jetzt, hier, morgen, sie sind nicht weniger kostbar. Diese Welt war die falsche, die fremde. Unsere hier ist die richtige. Hier gibt es Hostienbäckereien und es braucht kein Mensch wegen eines halben Löffels Mehl zu sterben. Die kleinen Hostien, die der Priester nachts konsekriert hatte, wurden in winzige Briefchen aus Zeitungspapier gesteckt. Und morgens beim Rundgang denen, die danach verlangten, zugesteckt. Wie Kassiber. Meine erste bekam ich aus der Hand eines Mörders, der vor mir herging. Warum musst du immer an diese schrecklichen Dinge denken? Weil ich sie nicht schrecklich finde. Und sie auch damals nicht schrecklich fand. Das war so selbstverständlich. An diesem Gartentor unten stand der Pole, dem ich das Brot gab. Entsinnst du dich seiner? Ist es wahr, dass ich ihm Brot gegeben habe? Ja, du hast es ihm gegeben. Ich sehe ihn, klein und blond, fast noch ein Kind. Es war Abend, die Laternen leuchteten nicht, weil Krieg war. Er sagte nichts, streckte nur stumm die Hände zu unserem Küchenfenster hin aus und du gingst nach draußen und gabst ihm Brot und Zigaretten. Ich vergesse nicht, wie er da stand und stumm die Hände ausstreckte. Und ich kam mir ziemlich edel vor, weil ich deswegen verurteilt worden war. Nicht eines Mordes, eines Einbruchs wegen. Den kleinen Kassiber aus Zeitungspapier aber gab mir ein Mörder. Wusste er, was er dir gab? Er wusste, was wir davon glaubten. Und er wusste, dass er diese mir zu geben hatte und keinem anderen. Und er hätte sie nie einem anderen gegeben. Und er hatte wirklich einen Menschen getötet? Er hatte es vor Gericht zugegeben. Als er hingerichtet wurde, trommelten wir auch ihm das Geleit. Letzte Gruß. Ich weiß nur, dass er Walter hieß und kleine, zarte Hände hatte. Später war ein anderer mein Vordermann beim Rundgang. Ich bekam meinen Kassiber aus den Händen eines Einbrechers. Er war groß und plump. Seine Hände waren schwer wie Tatzen. Er heißt Kurt. Er ist der Einzige, den ich hin und wieder treffe. Was macht er jetzt? Ich frage ihn nicht danach. Wenn wir uns treffen, bleiben wir beieinander stehen, lächeln, sprechen kein Wort miteinander. Wenn wir auseinandergehen, dann kommt mir alles, was war, wie ein Spuk vor. Wenn ich Kurt treffe, muss ich immer seine Hände betrachten. Und ich werde manchmal in der Nacht wach und höre, wie du im Traum Zeichen gegen die Wand klopfst. Der Rhythmus, den Julius und der Priester mir aufzwangen, der sitzt mir noch in den Muskeln. Oft habe ich die beiden verflucht, weil ich so müde war. Die beiden schienen nie müde zu sein. Ich weiß noch, wie sehr ich erschrak, als ich eines Morgens sehr früh nur die beiden kleinen Worte annahm und weitergab. Was bedeutet das? Ich glaube. Und warum bist du darüber erschrocken gewesen? Ich weiß nicht warum. Er arbeitete in der Küche und besorgte das Mehl, buk die Hostien für uns, lange bevor er selbst danach verlangte. Wir erfuhren auch nie, wer ihn verraten hat. Er wurde plötzlich untersucht und als wir morgens zum Spaziergang geführt wurden, lagen die Hostien, die man ihm abgenommen hatte, noch auf der Erde. Bräunlich-weiße Scheibchen, kleiner als Pfennigstücke. Zertreten, fast schon wieder zu Mehl geworden. Es waren die Hostien, von denen eine für Julius bestimmt war. Er hat sie nie bekommen. Und wir bekamen ein halbes Jahr lang keine. Erst als der Kommandant abgelöst wurde, danach wurde die Messe wieder in der Gefängniskapelle gefeiert. Und der frühere Kommandant wurde bestraft, weil er die Messfeier und die religiöse Betreuung der Häftlinge unterbunden hatte. Er wurde bestraft? Natürlich. Er hatte etwas Ungesetzliches getan. Warum lachst du? Kurt verachtete uns, weil wir jetzt unter dem Schutze des Gesetzes bekamen, was vorher verboten gewesen war. Und wenn ich später in der Kapelle saß oder an Walter dachte, kam ich mir ein bisschen schäbig vor. Er hatte viel riskiert, wenn er mir den Kassiber gab. Was hätte er denken müssen, wenn er gesehen hätte, wie wir jetzt, ohne das geringste Risiko, dasselbe unter den Augen der Wärter bekamen? Für ihn wäre es nicht dasselbe gewesen, aber es ist dasselbe. Ja. Und du wunderst dich, wenn ich nachts im Traum gegen die Wand trommle. Geleit für Walter. Letzter Gruß für Julius. Du wunderst dich, wenn ich wach liege und auf die Klopfzeichen warte. Oder erschrecke, wenn ich verschüttetes Mehl sehe. Gekreuzigt, gestorben und begraben. Niedergefahren zur Hölle. Am dritten Tage wieder auferstanden von den Toten. Ich habe oft Angst, weil es mir so erscheint, als stündest du neben unserer Welt. Du klopfst gegen Wände, die nicht zu unserer Welt gehören. Gibst Signale an Menschen weiter, die ich nicht kenne. Und ich fürchte, dass du nie ganz in unsere Welt zurückkehrst. Und ich habe oft Angst, die Tür zu berühren, die Wände, die Schränke, weil ich fürchte, sie könnten unter meiner Berührung in Staub zerfallen. Wie Skelette, die Jahrzehnte in einer Gruft gelegen haben, bei der geringsten Berührung in Staub zerfallen. Du, hör doch, da, da, da. Siehst du, dass es hält? Hörst du? Hörst du nicht, dass es standhält? Ich bewundere deinen Mut. Komm, überzeuge dich davon, dass die Dinge, die uns umgeben, nicht zu Staub zerfallen. Nimm die Flasche Wein da, öffne sie. Trinken wir auf Julius, wenn du auf ihn trinken magst. Magst du? Ja, ich mag. Und ich trinke auf unsere kleine Tochter, die morgen zum ersten Mal empfangen soll, was Julius nie bekam. Memento quia pulvis est in pulverem reverteris. Bedenke, dass du aus Staub gemacht bist und wieder zu Staub werden wirst. Noch kann ich mich nicht trennen von dieser Welt, die aus Staub gemacht ist. Es ist noch Wein in der Flasche, die nie Hustensaft enthalten hat. Es stehen Bücher im Schrank, Zahnbürsten im Glas, frisch gebackene Kuchen auf dem hölzernen Rost. Die Laterne steht vor der Tür. Der Nachbar ist immer noch gesetzestreu. Der Richter immer noch gerecht. Ich weiß immer noch nicht, was Kurt mit seinen plumpen Händen anstellt. Es wird nicht mehr bestraft, wenn man jemandem Brot oder Zigaretten schenkt. Und wenn ich den Schlüssel in die Haustür stecke, stehe ich nicht vor einer Staubwolke, die sich langsam verflüchtigt. Nur wenn ich Gebete höre, Litaneien, Liturgie, höre ich es nicht so, wie es gesprochen wird, wie meine kleine Tochter es morgen sprechen wird, sondern wie ich es von Julius hörte. Dies war das Kurzhörspiel Klopfzeichen von Heinrich Böll. Es sprachen Wolfgang Wahl als Ehemann und Joe Wegener als seine Frau. Außerdem Albert Johannes, Günther Briener und Konrad Meyerhoff. Toningenieur Wilhelm Hagelberg, Technik Helga Schmierberg, Regieassistent Willi Lamster, Regie Fritz Schröder-Jahn.